Bleistift in der Hand. Ich schreib dir wieder mal einen Brief, weil ich das angemessen fand. Doch ist er wirklich nur für dich oder eigentlich an mich? So eine Art private Psychotherapie. Ich will die Segel nicht mehr einholen, nur weil mal ein bisschen Wind aufkommt. Ich will einfach mit dir durchstarten. Wieso sollte ich nicht einfach zu dir gehen? Wieso eigentlich nicht? Dir einen dicken, dicken Kuss geben und dir sagen, übrigens, ich liebe dich. Ich weiß, das ist dir wohl bekannt. Und ich weiß, du magst mich auch. Doch das wird man ja noch sagen dürfen. Ich will die Segel nicht mehr einholen, nur weil mal ein bisschen Wind aufkommt. Ich will einfach mit dir durchstarten. Ein Geheimnis, dass bei uns nicht immer Blumen blühen. Doch der Herbst, der ist doch auch schön, das hast du selbst gesagt. Und selbst im Winter ist zwar kalt, aber es gibt Schöneres als Schnee bei Schlacht. Komm auf mein Segelboot und fahr mit mir hinaus. Ich will die Segel nicht mehr einholen, nur weil mal ein bisschen Wind aufkommt. Ich will einfach mit dir durchstarten. Auf so einem riesengroßen Boot. Ja, ja, ja, ja, fahr mit mir raus, ein bisschen hell ins Dunkel bringen, die Welt retten oder ein bisschen Tischtennis spielen. Und die Kinder, die kommen mit, und der Rotwein und der Hund, denn das macht Freude und Rotwein ist gesund. Weil mal ein bisschen Wind aufkommt, ich will einfach mit dir durchstarten. Komm, lass uns Berge versetzen, auf bunten Drachen fliegen, die Kirche aus dem Dorf holen, den Physik-Nobelpreis kriegen. Oder Chemie oder Literatur, naja, das ist ja auch egal. Vielleicht kriegen wir ja auch nen Buckelwal. Ich will die Segel nicht mehr einholen, nur weil mal ein bisschen Wind aufkommt. Ich will einfach mit dir durchstarten. Ich will einfach mit dir durchstarten. Ich will einfach mit dir durchstarten.